SWR 2, Hörspiel am Bloomsday. James Joyce, Ulysses. Es ist 17 Uhr. SWR 2 bringt den ganzen Tag bis morgen früh um 6 Uhr das Hörspiel Ulysses nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce. In 18 Teilen mit einer Länge von 50 bis 80 Minuten pro Folge erweckt diese Koproduktion von SWR und Deutschlandfunk diesen wegweisenden Roman akustisch zum Leben. Wir bringen nun das Kapitel Irrfelsen, das 10. Kapitel des Ulysses. Wir befinden uns in Dublin. Es ist der 16. Juni 1904, 15 Uhr. Im Treiben der Stadt gehen viele Menschen offenbar ziellos ihren Angelegenheiten nach. Joyce hat in diesem Kapitel konsequent auf eine Hauptfigur, aus deren Perspektive erzählt wird, verzichtet. Es sind viele Personen, deren Wege Joyce hier verfolgt. Sie irren wie von einer geheimen Mechanik gezogen durch das Stadtlabyrinth. Joyce verknüpft die Parallelhandlungen über eine Montagetechnik von 18 kurzen Episoden. Da ist der Pater Conmee, der von der Christianisierung der heidnischen Seelen Afrikas träumt. Da ist ein betrunkener Seemann, er grölt ein Lied gegen England und ihm wirft Molly eine Münze aus dem Fenster zu. Auch die Schwestern von Stephen Dedalus tauchen auf. In Geldnot versuchen sie, Stephens Bücher zu versetzen und betteln ihren, dem Trunk ergebenen Vater um ein paar Münzen an. Blazes Boylan bemerkt, dass er zum Rendezvous mit Molly um 16 Uhr zu spät kommt und schickt ihr vorab einen Früchtekorb. McCoy und Lenehan verabreden sich fürs Ormond Hotel mit Boylan und reden über Bantam Lyons Pferdewette. Sie bemerken Bloom, der ein erotisches Buch für Molly sucht. Auch Mulligan und Haynes kommen zu Wort. Sie reden voller Neid über Stephens beeindruckenden Intellekt und stellen seine mangelnde künstlerische Begabung fest. Am Ende gibt es eine berührende Szene mit Dignams Sohn, der nur schwer Trauer über seinen toten Vater empfinden kann. Als Klammer und anschließend ausgeführte Coda arbeitet Joyce die Stadtfahrt der vizeköniglichen Kavalkade mit dem Repräsentanten Englands in die Montage ein. Der Titel des Kapitels Irrfelsen verweist auf eine Meeresenge, die in Homers Odyssee erwähnt wird. Hören Sie nun die 10. Folge unseres Hörspiels Ulysses nach James Joyce. Der Superior, hochehrwürden John Conmee Societas Jesu, steckte seine glatte Uhr in die Innentasche zurück, als er die Stufen des Presbyteriums herunterkam. 5:05. Grad die rechte Zeit, um nach Athen zu gehen. Wie hieß doch der Junge noch wieder? Dignam, ja. Vere dignum et justum est. Bruder Swan war da der zuständige Mann. Mr. Cunninghams Brief, ja. Will ihm den Gefallen tun, wenn möglich. Guter, verwendbarer Katholik. Zur Missionszeit nützlich. England! Ein einbeiniger Seemann, der sich mit faulen Krückenstößen vorwärts schwang, gröhlte ein paar Töne. Er stieß sich bis dicht vor das Kloster der Schwestern der Barmherzigkeit und hielt hochehrwürden John Conmee, S.J., eine spitze Mütze um ein Almosen entgegen. Pater Conmee segnete ihn in der Sonne, denn seine Börse enthielt, wie er wusste, nur eine Silberkrone. Pater Conmee hielt drei kleine Schuljungen an der Ecke des Mountjoy Square an. Ja, sie waren vom Belvedere. Das kleine Haus. Aha. Und waren sie auch schön brav in der Schule? Oh, das hörte man gerne. Und wie hießen wir denn? Jack Sowen. Und wir? Ger Gallagher. Und der andere kleine Mann, er hieß Brunny Lynam. Oh, das war aber ein sehr hübscher Name. Pater Conmee übergab dem jungen Master Brunny Lynam einen Brief